streck dich aus, mit dem Geist, streck dich aus. Nach einer neuen Ebene seiner Herrlichkeit, nach einer neuen Ebene im Geist. Also wir sind Geist, wir sind nicht Seele. Und Gott hat neue Dimensionen, das heißt in Hesekiel, das heißt Räder in Rädern sind in seiner Herrlichkeit. Dimensionen in Dimensionen. Und es sind Dimensionen im Geist, die Hinterdimensionen im Geist sind. Und wenn du eine Dimension im Geist erlebt hast und erkannt hast, dann gibt es wieder eine neue Dimension im Geist, die hinter der Dimension ist, die in der Dimension ist. Und danach sollen wir uns ausstrecken. Danach sollen wir uns ausstrecken. Weil da ist das frische Manna. Da ist das frische Manna für uns verborgen. Oh, wir brauchen immer frisches Manna. Oh, Halleluja. Halleluja, ich hatte dieses Wort aus Josua 1, Vers 10, wo bevor Josua einfach mit dem Volk Israel über den Jordan gezogen ist, ja, unmittelbar davor, da hat Gott zum Volk gesagt, durch Josua gesagt, versorgt euch mit Wegzehrung. Versorgt euch mit Wegzehrung. Dann hat er gesagt, in den noch 3 Tagen werdet ihr über diesen Jordan ziehen, um hineinzugehen, das Land einzunehmen, das der Herr, euer Gott, euch gibt, es zu besitzen. Und weißt du, Gott hat Land für dich vorbereitet, damit du es besitzt. Und der Tag ist nicht in 3 Tagen, sondern der Tag ist jetzt, weil wir sind im neuen Bund. Der Tag ist jetzt, um dein Land einzunehmen und es in Besitz zu nehmen. Aber um es in Besitz zu nehmen, brauchst du Wegzehrung, du brauchst Substanz, mit anderen Worten. Du brauchst himmlische Nahrung, du brauchst himmlisches Gefülltsein, du brauchst himmlische Substanz, geistliche Substanz. Und heute Abend strecken wir uns aus nach der geistlichen Substanz für die nächsten kommenden Tage. Wir strecken uns aus nach der geistlichen Substanz. Jeder Glory Life Schüler, der ein übernatürlicher Weltveränderer ist, Gott möchte durch dich morgen, übermorgen, die ganze Woche wirklich deine Umwelt verwandeln durch die geistliche Substanz, die du trägst. Und du trägst so viel geistliche Substanz, genau so viel geistliche Substanz, wie du aufnimmst. Und jetzt heute Abend ist unsere gemeinsame Gelegenheit, weil als sie einmütig zusammen waren, als sie versammelt waren und die über Livestream sind genauso mit dabei, als sie zusammen waren, heißt es, und plötzlich kam der Heilige Geist. Plötzlich kommt eine neue Dimension. Während wir uns ausstrecken, komm, streckt uns, lass uns einfach alle ausstrecken, auch über Livestream, lass uns wirklich wie ein Mann sagen, Herr, wir wollen die Wegzehrung jetzt aufnehmen, die du für uns hast für die kommenden Tage. Die geistliche Substanz, die du für uns hast für die kommenden Tage. Wir sagen, komm, Heiliger Geist. Ja, lass uns wirklich mit Sprachengesang da hineinpressen. Das habe ich so gesehen. Lass uns wirklich mit Sprachengesang da hineinpressen. Du vergisst dich selbst, wenn du in Sprachen singst. Du lässt dein Ego, dein Ich, dein Altes, du lässt es hinter dir. Du lässt es hinter dir und du presst hinein, aber in die nächste Dimension, auf die nächste Ebene. Corra bassando Oh, streck dich aus, come on, noch zwei Minuten, streck dich aus, streck dich aus. Frischen Substanz, mit der frischen Substanz des Himmels, mit der Befähigung, mit der Kraft, mit der Liebe, mit der Berührung des Himmels, die wir gerade jetzt brauchen, Herr, um von hier aus weiterzugehen und das Land einzunehmen, Herr. Jeder Ort, auf den unsere Füße treten, Herr, du hast ihn für uns gegeben, Herr. Du hast ihn unter unsere Füße gegeben, Herr. Füll uns mit der Substanz, die es braucht, Herr. Dass wir stark und mutig sind, Herr. Korabasia kanamanda kita karalabando korabasia na na na na na na na. Oh, tu dein Werk, Heiliger Geist. Oh, tu dein Werk, Heiliger Geist. Oh, tu dein Werk, Heiliger Geist. Oh, tu dein Werk, Heiliger Geist. Oh, tu dein Werk, Heiliger Geist. Oh, tu dein Werk, Heiliger Geist. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Lass uns nochmal singen, you are worthy of it all. You are worthy of it all. Worthy of it all. From you are all things, to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Halleluja. Und jetzt spring einfach mal ab im Geist. Und mach einfach mal Folgendes, wirklich symbolisch, aber es geht um die geistliche Realität dahinter. Spring einfach mal ab und beginn wirklich zu schwimmen im Geist. Du kannst wirklich mal, um dir das vorzustellen, wirklich diese Schwimmbewegungen dazu machen. Halleluja. Aber weißt du, es geht darum, dass wir schwimmen im Geist. Es geht darum, dass wir schwimmen in der Substanz des Geistes. Dass wir schwimmen in seiner Herrlichkeit. Weißt du nicht, dass wir am Land oder am Ufer stehen und auf den Strom schauen, sondern dass wir hineinspringen und darin schwimmen. Darum geht's. Weißt du, nicht dem Strom zuschauen, sondern drin schwimmen. Darauf kommt's an. Nicht am Ufer stehen, sondern drin schwimmen. Darauf kommt's an. Halleluja. Kosche kereman da kararara. Oh, wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du uns bestimmt hast, Herr. Nicht für das knöcheltiefe Wasser. Oh, wir danken dir, Herr, dass du uns nicht bestimmt hast für das knietiefe Wasser. Wir danken dir, Herr, dass du uns nicht bestimmt hast für das hüfttiefe Wasser. Sondern du hast uns bestimmt für das Wasser zum Schwimmen, zum Schwimmen, zum Schwimmen. Wo nichts mehr geht außer schwimmen. Wo wir nicht mehr stehen können, Herr, sondern wo wir abspringen müssen und schwimmen. Oh, oh, oh. Wo wir es lernen müssen zu schwimmen im Geist. So wie man ein Kind irgendwann einfach vom Ufer nach den ersten Schwimmübungen einfach vom Ufer oder vom Beckenrand einfach weiter ins Tiefere zieht, bis es nicht mehr anders kann als jetzt muss ich schwimmen. Halleluja. So bringst du uns wirklich in das tiefe Wasser, Herr, wo es nichts anderes mehr gibt außer schwimmen. Schwimm, schwimm, schwimm im Geist. Oh, schwimm, schwimm, schwimm im Geist. Oh, ach du über Livestream, schwimm im Geist in deinem Wohnzimmer. Auch deine Küche ist überflutet mit dem Heiligen Geist. Und selbst wenn du auf dem Klo sitzt, ist dort das Wasser des Heiligen Geistes. Halleluja. Halleluja. Während du schwimmst, nimmst du Substanz auf. Du nimmst Substanz auf von diesem frischen Lebenswasser. Du nimmst Substanz auf vom Heiligen Geist. Du nimmst frische Offenbarung auf. Du nimmst Klarheit auf. Du nimmst Wirksamkeit auf. Du nimmst Impulse auf. So lasst uns aus diesem Fluss des Heiligen Geistes, lasst uns Ausschau halten. Was gibt uns der Heilige Geist heute Abend? Was möchte er in unserer Mitte tun? Wo möchte er vielleicht einen Kranken heilen? Wo möchte er vielleicht einen Entmutigten ermutigen? Wo möchte er vielleicht einen, der durch schwierige Situationen geht, gerade jetzt durch ein Wort der Ermutigung aufrichten und ihnen eine neue Perspektive zeigen? Wo möchte er vielleicht jetzt einfach jemand, der mit einer Bindung zu kämpfen hat, gerade jetzt freisetzen? Oder wo möchte er zu uns allen sprechen, dass wir alle ermutigt sind und Klarheit haben über den Weg, den er uns führt? Halleluja. Schwimm im Heiligen Geist. Und wenn er dir etwas zeigt, wenn er dir vielleicht ein Bild zeigt oder ein Wort gibt, für Einzelne oder für uns alle, dann komm nach vorne und gebe es weiter. In Jesu Namen werden wir weiter schwimmen. Halleluja. Und zwar, ich habe einen rechten Ellenbogen gesehen. Ich weiß nicht, ob jemand da ist, der am rechten Ellenbogen Schmerzen hat oder Probleme. Mhm. Ich glaube, dass Gott dich heute berühren und heilen möchte. Amen. Streck einfach schnell deine Hand aus, wenn dich das betrifft. Du? Bei dir? Nee, bei dir. Bei dir? Magst du kurz herkommen, dann kann ich für dich beten. Halleluja. Nimmst du das Mikro? Ja. Jesus, ich danke dir so sehr für meinen Bruder. Danke, Herr, dass du ihn wirklich herausgerufen hast. Wir sprechen jetzt komplette Heilung in diesen Ellenbogen. In Jesu mächtigen Namen geht jetzt hier der Schmerz raus. Jetzt. Oh, danke, Herr, für komplette Freiheit. Und ich verfluche jetzt auch jeden Geist der Arthrose in seinem Körper. Er hat ihn jetzt so verlassen in Jesu mächtigen Namen. Danke, Herr, für Freiheit in seinem Leben. Danke, Jesus. Danke, Herr, für komplette Freiheit in Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Halleluja. Probier mal. Danke, Jesus. Halleluja. Ist besser? Wie viel Prozent besser? Okay, dann beten wir nochmal. Okay. Halleluja. Danke Jesus. Für komplette Heilung. Wir setzen jetzt komplette Heilung frei. Danke Jesus. Danke Heiliger Geist, dass du jetzt durch diesen Ellenbogen gehst. Danke, dass wieder Schmerz geht. Danke für volle Bewegungsfähigkeit wieder. Danke Herr für komplette Freiheit in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Danke Herr. Halleluja. Und? Noch besser. Ja. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Glory. Ich habe eine Person gesehen und du hast irgendwie einen Hautausschlag oder Neurodermitis. Genau, womit du zu kämpfen hast. Genau, also wen betrifft es? Wer hat mit Hautausschlag Probleme oder Neurodermitis oder Allergisches irgendwie? Okay, kommst du. Halleluja, Halleluja. Du betest einfach weiter für sie. Und wenn jemand anders noch ein anderes Wort hatte, vielleicht für eine einzelne Person oder auch für mehrere, komm einfach nach vorne und gib's weiter. Ich habe einen rechten Fuß gesehen und damit meine ich mit Fuß das Körperteil ab dem Knöchel runter zu. Okay, muss man meinen Schwaben dazu sagen. Ja. Halleluja, okay. Wer hat da ein Problem? Schmerzen oder irgendwas? Fuß. Da ist vielleicht jemand über Livestream. Segne einfach die Person. Okay. Halleluja. In Jesu Namen, ich spreche jetzt da rein. Einfach bei der Person in den Fußsprunggelenk, Zehenbereich, dass es jetzt in die Schöpfungsordnung Gottes kommt. In Jesu Namen, alles geht raus. Auch Trauma von Unfall geht raus. Jetzt in Jesu Namen, völlige Wiederherstellung, völlig normales Auftreten, völlig kräftige Stabilität in Muskeln, Sehnen und Bändern. Halleluja. Jetzt in Jesu Namen. Ja, Jesus. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Hat er noch jemand ein Wort? Ich habe gehört, wie Jesus zu mir gesagt hat, du bist meine geliebte Tochter. An die habe ich wohlgefallen. Amen. Amen. Halleluja. Wow. Wow. Danke, Jesus. Halleluja. Ich war vorher auf der Autobahn und da war ganz dichter Verkehr. Und es lief schon recht mühselig. Und dann kam es einfach zum Stillstand. Warum kam es zum Stillstand? Weil einer mitten in diesem Autostrom stehen blieb. Einer ging nicht weiter. Wahrscheinlich war das Auto kaputt, aber ich nehme es als Symbol für uns. Wenn einer von uns in diesem Strom, der vom Thron kommt, stehen bleibt, dann bleibt das Ganze stocken. Wir gehen zwar dran an ihm vorbei, aber besser wäre es, er würde doch mitschwimmen. Lass dich einfach treiben in dieser Kraft und in dieser Stärke. Und es wird viel stärker in dir selber werden. Du wirst die Herrlichkeit erleben. Aber wenn du stockst, dann müssen alle um dich herum und es gibt dir kein gutes Gefühl. Also schwimme einfach mit. Halleluja. Amen. Ja, und ich hatte einfach so das Bild, ich habe den Fluss gesehen und vor dem Fluss standen so zwei große gepackte Koffer. Und es ist einfach so die Einladung an dich, dass du, bevor du in den Fluss springst, dass du alles abwerfen darfst, was dich belastet, was du mit dir rumträgst, ja, was dich irgendwie ja, auch runterzieht, so, ne, das schwere Gepäck, dass du es einfach ablegst, hinlegst und dich einfach fallen lässt, reinspringst in den Fluss des Geistes. Halleluja. Und mitschwimmst und dann wird es leicht und dann wird es wunderbar. Ja. Ja. Amen. Amen. Keine Koffer im Fluss. Halleluja. Das macht keinen Sinn. Halleluja. Noch jemand Eindruck? Ja, ich habe nur ein ganz kurzes Bild, einen kurzen Eindruck. Eine Person, ich weiß nicht, Männle oder Weible oder hier oder woanders, der am Rand steht und dem man sagen muss, spring. Ja. Am besten noch einen Schubser geben. Spring, es lohnt sich. Du kommst gut an, du fällst weich, du kannst nur in Gottes Hand fallen. Amen. Einfach, das ist vielleicht das eine Auto. Also auch das, ja. Spring. Ja, Amen. Halleluja. Noch jemand Eindruck habt? Ja. Ich habe noch ein Wort gehabt, und zwar habe ich immer das Wort Lippenbläschen bekommen. Und zwar, das ist ja wie Herpes und gibt es außen und innen gibt es das aber auch im Mund. Und es ist sehr schmerzhaft. Und Gott sagt, also wenn du das hast, ich vermute mal im Livestream, ich weiß nicht, ob es hier jemand ist. Ist jemand hier? Herpes im Mund? Also, dass das Gott es bereits geheilt hat und dass die Schmerzen verschwinden, weil die sind sehr stark, die Schmerzen, und es ist geheilt in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn, ihr Lieben. Dann können wir Platz nehmen. Sucht ihr einen Platz? Halleluja. Preist den Herrn. Du kannst mal das hernehmen. Halleluja. Irina hatte gerade noch den Eindruck, dass wir haben das immer wieder hier in der Schule gemacht, als Übung, einfach sein Zeugnis erzählen in 3 Minuten. Ja, wie viele von euch erinnern sich an die Schulstunde, wo wir das gelehrt haben? 1 Minute, wie es war, bevor du zu Jesus kamst, wie es dir da ging. 2. Minute, wie du zu Jesus gekommen bist. Und 3. Minute, wie es dir seither geht, seitdem du zu Jesus gekommen bist. Und einige hier in der Schule haben ja schon ihr Zeugnis erzählt. Auch die schon länger dabei sind. Aber es ist bestimmt noch jemand hier, der sein Zeugnis noch nicht erzählt hat. Also 3 Minuten haben wir noch, nicht mehr. Aber 3 Minuten, wo du dein Zeugnis erzählst, einfach wie es war, bevor du bei Jesus warst, wie du zu Jesus gekommen bist und wie es sich seither verändert. Das ist eine super Übung, das weiterzugeben. Und es ist auch total eine Ermutigung für uns alle. Und es hilft dir wiederum auch in deinen evangelistischen Gesprächen. Deswegen einfach trau dich, wenn du noch nie dein Zeugnis hier erzählt hast, komm ganz schnell nach vorne und erzähl dein Zeugnis, wie du zu Jesus gekommen bist. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf. Okay, Maria, erzähl dein Zeugnis. 3 Minuten hast du. Okay, Halleluja. Wie war es, bevor du zu Jesus kamst? Ja, ich bin zum Glauben gekommen durch meine Freundin, Arbeitskollegin. Ich habe sie eingeladen zum Kaffee um 4 Uhr und hat sie mir erzählt bis 12 Uhr nachts über Jesus. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Am Morgen bin ich aufgestanden, bin zu meiner Nachbarin gegangen und habe gesagt, wo kann man eine Bibel kaufen? Und hat sie gesagt, was für einen Glauben haben Sie? Ich habe gesagt, eigentlich bin ich evangelisch eingetragen. Hat sie gesagt, ich schenke Ihnen eine Bibel. Sie hat mir die Bibel geschenkt und ich habe dann die ganze Woche von Anfang bis zu Ende gelesen. Und habe gedacht, wow, und diesen Jesus habe ich noch nie kennengelernt. Wow. Und seitdem bin ich so begeistert von Jesus. Wow. Halleluja, super. Das war sogar in weniger als 3 Minuten, aber absolut powerful. Halleluja. Also, das ist eine Ermutigung, zu deinen Nachbarn zu gehen. Dich einladen zu lassen oder sie einzuladen und dann nicht mehr nach Hause lassen, bis die Überführung so stark auf ihn ist, dass sie nicht mehr schlafen können. Das ist super. Genial. Halleluja. So schön. Glory. Halleluja. So gut, ihr Lieben. Wir sind mitten im Thema der prophetische Dienst. Heute Abend, ja, von mir jetzt, der prophetische Dienst Teil 2. Letzte Woche hatten wir ja Thierry Kopp hier, der hat ja auch was über den prophetischen Dienst gesagt, also es ist eigentlich schon prophetischer Dienst Teil 3. Ja, aber ich knüpfe trotzdem einfach weiter an dem an, wo ich vor 2 Wochen aufgehört habe mit dem prophetischen Dienst, beziehungsweise ich bin ja noch bei den Grundlagen eigentlich. Es geht um das Grundthema, wie werden wir geleitet. Das ist erstmal so ein grundsätzliches Thema, was erstmal wichtig ist als Grundlage für den prophetischen Dienst. Weil natürlich ist klar, wir erwarten vom prophetischen Dienst ja Wegweisung. Das ist ja das Wesen des prophetischen Dienstes, dass er Wegweisung gibt. Also erwarten wir diese Führung, diese Leitung auch natürlich durch den prophetischen Dienst. Trotzdem ist wichtig festzuhalten, und da habe ich das letzte Mal schon den Punkt gemacht, es ist wichtig festzuhalten, wir sind Söhne und Töchter des neuen Bundes. Sag mal, der neue Bund. Und im alten Bund, im Unterschied zum alten Bund, der alte Bund war der Bund, den Gott geschnitten hat mit den Israeliten, die geistlich tot waren. Ja, sie waren geistlich tot, sie kannten Gott nur vom Hörensagen aus der Ferne. Sie hatten noch keine neue Geburt. Jesus lebte nicht in ihnen, der Heilige Geist war nicht in ihnen. Das heißt, sie waren geistlich tot. Und die einzige Möglichkeit, wie Gott mit ihnen kommunizieren konnte, war von außen. Ja. Konnte nicht von innen mit ihnen reden, weil er nicht in ihnen lebte, sondern er konnte nur von außen mit ihnen kommunizieren. Mit Mose zum Beispiel durch den brennenden Dornbusch, ja, von außen kommuniziert. Ja, mit hörbarer Stimme oder mit spektakulären Zeichen haben wir das letzte Mal gesehen. Ja, oder durch Fliese, die sie auslegten. Oder Engel, die sie besuchten. Und all das sind Dinge, die im neuen Bund nicht einfach unter den Tisch fallen oder die es nicht mehr gibt, aber sie bekommen einen anderen Stellenwert. Und so auch der prophetische Dienst. Denn ein wesentliches Mittel, wie Gott das Volk Israel im alten Bund führte, war durch Propheten. Propheten, auf die Gott souverän mit seiner Salbung kam. Auf alle anderen kam er nicht mit seiner Salbung, sondern auf diese Einzelnen kam er mit seiner Salbung. Und durch sie wurde das Volk geführt. Und wenn sie es vergeigt haben, dann war es für das ganze Volk übel. Und deswegen heißt es, wenn sie es vergeigen, dann sollen sie gesteinigt werden. Das war der alte Bund. Weil alles so stark auf diesen prophetischen Dienst ankam. Weil sie hatten keine Möglichkeit, es zu prüfen, weil sie selber nicht von neuem geboren waren. Das heißt, sie waren darauf angewiesen, dass der Prophet nicht einfach irgendwas erzählte, sondern dass er wirklich die Wahrheit sprach. Und deswegen diese strengen Strafen. Preist den Herrn, dass wir im neuen Bund leben. Sag mal Halleluja, danke für den neuen Bund. Im neuen Bund ist das Volk Gottes von neuem geboren, das ganze Volk, ja, nicht nur Einzelne, sondern das ganze Volk ist von neuem geboren. Das heißt, im neuen Bund ist letztendlich, man könnte es auch so sagen, das ganze Volk ein prophetisches Volk. Als Söhne und Töchter sind wir prophetisch. Wir sind schon allein durch unsere Existenz prophetisch, weil wir sind eine neue Schöpfung und als neue Schöpfung prophezeien wir von dieser zukünftigen Welt, die Gott eines Tages aus dieser alten Welt heraus schaffen wird, beziehungsweise über diese alte Welt, wie soll man sagen, drüberlegen wird oder wie auch immer, die einfach sie neu kreieren wird. Die alte wird vergehen, sagt die Bibel, und eine neue Welt wird geschaffen werden. Wir sind prophetische Zeichen der neuen Welt. Wenn jemand in Christus ist, 2. Korinther 5, 17 in der Basisübersetzung heißt es, wenn jemand in Christus ist, dann gehört er bereits zur neuen Schöpfung. Das heißt mit anderen Worten, er gehört bereits in die neue Welt. Du bist also für diese alte Welt die Zukunft und somit prophetisch. Deine Existenz als Christ ist prophetisch. Deine Existenz ist die Existenz des kommenden, zukünftig immer mehr anbrechenden Reiches Gottes. Und somit bist du prophetisch. Das ganze Volk ist prophetisch. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist prophetisch. Halleluja. Damit habe ich nicht gesagt, dass du das Amt eines Propheten hast, sondern, weil das ist etwas Spezielles, aber ich habe ganz klar gesagt, du bist prophetisch. Seine Schafe, hat Jesus gesagt, hören seine Stimme. Amen. Nicht seine Propheten hören seine Stimme. Das war im alten Bund. Im neuen Bund ist seine Schafe hören seine Stimme. Also mach mal kurz Mäh, wenn du ein Schaf bist. Okay. Somit hörst du seine Stimme. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Amen. Und jetzt die entscheidende Frage: Wie hörst du seine Stimme im neuen Bund? Als sein Schaf. Wo hörst du seine Stimme? Wie hörst du seine Stimme? Und wir hatten das letzte Mal schon gesagt: Du hörst im neuen Bund seine Stimme in allererster Linie durch das innere Zeugnis. Was ist das innere Zeugnis? Das innere Zeugnis ist der Heilige Geist in deinem Geist. Und durch den Heiligen Geist ist Jesus und auch der Vater in deinem Geist. Weil Jesus hat gesagt, ich und der Vater werden kommen und Wohnung bei dem machen, der den Vater liebt. Ja. Wie nimmt er Wohnung? Durch den Heiligen Geist. Amen. Das heißt, der Heilige Geist ist in deinem Geist. Und in deinem Geist, heißt es Römer 8, 16, gibt er dir Zeugnis, dass du ein Kind Gottes bist. Der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Du weißt, dass du weißt, dass du weißt. Aber der Heilige Geist gibt deinem Geist nicht nur Zeugnis, dass du ein Kind Gottes bist, sondern der Heilige Geist gibt deinem Geist Zeugnis auch noch von vielen anderen Dingen, die für dein Leben wichtig sind. Zum Beispiel gibt der Heilige Geist deinem Geist Zeugnis von der richtigen Entscheidung in einer entsprechenden Situation. Dazu ist er in der Lage und dazu ist er auch bestimmt. Und dein innerer Mensch im neuen Bund ist der Gestalt geschaffen von Gott, von neuem geboren, dass er tatsächlich die Stimme Gottes, die Wahrnehmung des Geistes in sich trägt. Amen. In Sprüche 20, 27 wird es schon prophetisch eigentlich letztendlich auf den neuen Bund klargestellt. Da heißt es, der Geist des Menschen, sag mal, der Geist des Menschen. Das ist wichtig, es ist nicht die Seele des Menschen. Es ist nicht ein Gefühl, verstehst du, in deiner Seele. Ja? Also manche in der Welt sagen ja auch, ja, ich lebe aus meinem Bauchgefühl. Ja? Oder sie sagen, ich lebe aus meiner Intuition. Aber weißt du, die Intuition des Menschen, der nicht von neuem geboren ist, ist nicht automatisch die Intuition des Heiligen Geistes, weil der Heilige Geist ja nicht in ihm lebt. Sondern es ist einfach die Intuition seines Bauches, was auch immer sein Bauch gerade sagt. Ja? Je nachdem, ich habe Hunger. Was auch immer. Ja. Ja, deswegen heißt es in 1. Korinther 6, Vers 11, aber ihr, im Gegensatz zu den Menschen, die noch nicht von neuem geboren sind, ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Das heißt, dein innerer Mensch ist geheiligt, ist belebt mit dem Heiligen Geist. Und somit ist dein innerer Mensch fähig, die Stimme Gottes zu hören, im Gegensatz zum Ungläubigen, der zwar vielleicht auch sagt, ja, ich habe ein Bauchgefühl, aber wenn du sagst, ich empfinde etwas innerlich, dann sprichst du, solltest du jedenfalls, von deinem Geist sprechen. Es geht um den Geist. Ja? Sprüche 20, 27, ich lese weiter. Der Geist des Menschen ist eine Leuchte des Herrn. Und er durchforscht alle Kammern des Leibes. Mit anderen Worten, der Geist des Menschen ist dazu befähigt, den Rest deiner Person, du bist ja nicht nur Geist, also du bist Geist, ja, aber du hast auch eine Seele und du wohnst in einem Körper. Aber der Geist ist es, der, wenn er von neuem geboren ist, befähigt ist, deine Seele zu durchleuchten und auch deinen Körper zu durchleuchten. Und was passiert, wenn er deine Seele zum Beispiel durchleuchtet? Wenn der Heilige Geist in deinem Geist deine Seele durchleuchtet, dann kannst du unterscheiden. Dann fällt Licht drauf, dann merkst du, aha, das ist mein eigenes Gefühl. Das ist mein Verstand. Das ist meine Wunschvorstellung. Und das ist der Geist Gottes. Amen. Und darum geht letztendlich alles im christlichen Leben, wenn du die Stimme Gottes hören willst in deinem Leben, wenn du die Führung Gottes hören willst. Es geht alles darum, den inneren Menschen, der Geist ist, mit dem Heiligen Geist als geistliche Persönlichkeit hervorzubringen, stark zu machen, sodass er den Rest des Menschen, was dich als Mensch ausmacht, also die Seele und den Körper, durchleuchtet. Sag mal, durchleuchtet. Halleluja. Das ist wichtig. Hebräer 4, Vers 12. Ja, da geht es um diese Scheidung von Seele und Geist. Ja. Dass er scheidet zwischen Seele und Geist, Mark und Bein. Und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens ist. Und das ist, wozu dich das innere Zeugnis des Heiligen Geistes in deinem Geist befähigt. Und darum geht es. Wenn du die Stimme Gottes wirklich hören möchtest, dann geht es letztendlich darum, das hervorzubringen. Es geht dabei nicht um ein irgendwie in die Luft greifen und irgendwas versuchen zu erraten, was Gott sagen könnte. Oder irgendwie so, ich denke jetzt mal, das würde jetzt passen oder so. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, der Geist wird hervorgebracht und dann spricht sein Geist zu deinem Geist und er gibt dir das innere Zeugnis, was der Wille Gottes ist. Ja, Philipper 2, Vers 13 ist auch ein guter Vers in dem Zusammenhang. Gott ist es, der in euch bewirkt, sag mal in mir, der in euch bewirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Ja. Also er bewirkt in dir das Wollen. Amen. Und dazu kann er Dinge von außen benutzen, natürlich. so wie er im Alten Bund die Dinge benutzt hat von außen. Er kann Propheten benutzen, er kann prophetische Worte benutzen, um einfach in dir das richtige Wollen zu bewirken. Deswegen ist er wichtig. Ja? Es gibt immer zwei Extreme. Die einen sagen, ja, wir werden ja nur durchs innere Zeugnis geleitet, also egal, was irgendein Prophet sagt, wenn ich das, es geht um mein inneres Zeugnis. Ja? Die Sache ist die, das ist richtig, aber das andere Extrem ist das, oder das Extrem ist das, dass du dann das, was ein prophetisches Wort dir sagt, gar nicht mehr ernst nimmst, weil du sagst, nur, ich habe da kein Zeugnis, ist egal. Verstehst du? Darum geht es aber nicht. Wir sollen das prophetische Wort ernst nehmen, aber das prophetische Wort, wenn es nicht das bestätigt, was du sowieso schon empfindest, was häufig der Fall ist, ja, das ist einfach das, was du sowieso schon als wiedergeborener Christ eigentlich in dir tief drin empfindest, dass es das bestätigt. Ja, wenn das nicht der Fall ist, sondern wenn es einfach was anspricht, was du bisher nicht wahrgenommen hast, dann ist es dafür da, dass das, was eigentlich Gott in dich hineingelegt hat, an die Oberfläche kommt. Das heißt, es ist wichtig, dass du es ernst nimmst, aber es ist auch wichtig, dass du locker bleibst. Amen. Also, dass du jetzt nicht panisch, dass ich, der Prophet hat irgendwas gesagt, keine Ahnung, ich sehe Polen über dir. Ja. Halleluja, ich sehe Polen. Und du sagst, ich habe nie in meinem Leben, also Polen, meine Güte, das interessiert mich überhaupt gar nicht. Ja, ja, also dann bleib locker. Bleib locker, sag nicht gleich ein falscher Prophet, aber sag auch nicht gleich, okay, morgen fahre ich nach Polen. Der Prophet hat es gesagt. Nein, das, was der Prophet gesagt hat, wenn es wirklich prophetisch war, von Gott war, ja, und das ist eben das Gute, im neuen Bund sind wir alle prophetisch. Das heißt, wir können alle unterscheiden und wir müssen auch alle unterscheiden. Du kannst nicht die Verantwortung mehr im neuen Bund, das ist die Kehrseite davon, dass du keinen Propheten mehr steinigen darfst. Die Kehrseite davon ist, dass du, ja, es ist so, dass du die Verantwortung hast, was du mit dem prophetischen Wort tust, das du bekommst. Ja. Also, und diese Verantwortung ist in erster Linie, das prophetische Wort zu nehmen und zu schauen, was macht Gott damit in deinem Innersten? Wird es zu einem inneren Zeugnis in dir? Oder wird es das vielleicht auch nicht? Wenn es das nicht wird, kannst du völlig entspannt sein. Sagst du, okay, entweder ist noch nicht die Zeit, muss deswegen auch noch niemand steinigen, entweder ist noch nicht die Zeit oder der Prophet des neuen Bundes darf sich irren. Amen, das ist gut. Deswegen können wir auch so gut üben. Ja, wir werden ja hier jetzt die nächsten Wochen auch mehr und mehr aktivieren. Das heißt, wir werden üben auch im Prophetischen. Und das ist wirklich so gemeint, wie es gesagt ist. Es ist wirklich üben. Ja? Und das heißt, wir dürfen auch Fehler machen. Ja? Weil, ja, wie gesagt, die Steinigung, das war, Halleluja. Wir dürfen Fehler machen. Warum? Weil eben im neuen Bund nicht mehr die Verantwortung auf den Propheten in erster Linie liegt. Also natürlich hat er Verantwortung, dass er nicht irgendeinen Mist erzählt, das ist ja logisch. Ne? Und nicht Leute manipuliert durch seine Worte. Ja? Aber die letztendliche Verantwortung, wo du in deinem Leben hingehst, ist bei dir, weil du befähigt bist mit dem inneren Zeugnis. Amen. Manchmal gibt es auch Dinge, ja, wo Menschen sofort ein prophetisches Wort kommt und sie haben sofort ein inneres Zeugnis und sagen, ja genau, das empfinde ich. Halleluja, der Prophet hat es gesagt, also wird es zustande kommen. Und 20 Jahre später sagen sie, es war doch ein falscher Prophet, es ist nie zustande gekommen. Der Punkt ist der, du hast nicht nur eine Verantwortung zu prüfen, inwieweit es mit deinem inneren Zeugnis übereinstimmt, sondern du hast auch eine Verantwortung, wenn es mit deinem inneren Zeugnis übereinstimmt, dieses Wort im Glauben zu ergreifen und damit zu gehen und zu leben. Das heißt, darauf zuzugehen. Nur einfach, dass du sagst, oh ja, das war total von Gott. Der Prophet des Neuen, das reicht nicht aus, wollte ich sagen. Genau, ja, ich bin schon wieder beim nächsten Gedanken. Okay, muss aufpassen. Das reicht nicht aus. Sondern, weißt du, der Prophet des neuen Bundes spricht oft Dinge hervor, die Gott in dich hineingelegt hat, aber als neugeborener Sohn und Tochter Gottes hast du nach wie vor die Verantwortung, damit zu gehen, da hineinzugehen. Der Prophet des neuen Bundes, das habe ich vor 2 Wochen schon gesagt, ist kein Wahrsager, der sagt, das wird geschehen und zwar, also es gibt manchmal Dinge, die Propheten sagen, das wird geschehen und da gibt es dann auch nichts, was das ändern kann. Ja, als Agabus im Neuen Testament in der Apostelgeschichte prophezeite, dass eine Hungersnot kommen wird, haben sie sofort eine Sammlung eingenommen für Jerusalem, einfach damit sie dann, wenn die Hungersnot kommt, dass sie dann der Not abgeholfen haben. Und diese Hungersnot, die kam, ja, steht dran, sie trat dann auch zur Zeit des Kaisers Claudius ein. Ja? Also die kam. Und es war auch nicht, dass sie sagten, ja, da müssen wir jetzt beten, dass sie nicht kommt. Sondern das war einfach ein klares Wort, ohne Bedingung, es wird passieren. Ja? Aber diese Art von prophetischen Worten sind im Neuen Bund eher selten. Sie waren im Alten Bund sehr viel häufiger. Warum? Weil der ganze Alte Bund seinem Wesen nach ein Bund des Voraussagens ist. Der ganze Alte Bund ist ja eine einzige Prophetie auf den Neuen Bund. Also seinem Wesen nach ist der Alte Bund eine Voraussage auf das, was kommen wird. Ich meine, das ganze Alte Testament ist voll von mehr oder weniger versteckten Weissagungen des Messias. Und wie der Messias kommen wird und wie er sein wird. Und ja, und eben, er hatte keine Pracht, kein Aussehen. Ja, die Strafe lag auf ihm und so weiter. Durch seine Wunden ist uns Heilung geworden. All diese Dinge, das sind Voraussagen. Und das sind Voraussagen auf den neuen Bund. Und diese Voraussagen, die trafen ein. Und es war klar, dass die eintreffen, weil Gott hatte sie gesagt. Und da gab es nichts dran zu verändern. Die Frage war nur, wann passiert es? Aber sie mussten eintreffen. Der alte Bund war ein Prophet, ein Bund des Voraussagens. Der neue Bund, im neuen Bund gilt ja die Grundlage, es ist vollbracht. Amen. Das heißt, wir müssen im neuen Bund nichts mehr sozusagen, außer jetzt natürlich das Kommen des Herrn, das noch aussteht und die große Trübsal und der neue Himmel und die neue Erde, das kommt erst noch, das ist auch im neuen Bund noch prophetisch. Aber ansonsten ist im neuen Bund alles bereits passiert. Es ist schon vollbracht. Was ist also der neue Bund und was ist somit auch ein starker Auftrag des prophetischen Dienstes im neuen Bund? Es ist das Hervorsprechen dessen, was Gott schon getan hat. Verstehst du, Gott hat in dein Leben bereits eine Berufung gelegt, bevor du überhaupt auf diese Erde gekommen bist. Das steht übrigens auch schon im alten Bund. Ja? Die Tage waren schon geschrieben in sein Buch, bevor nur einer von ihnen geworden ist. Das ist Psalm 139. Das heißt, die Dinge für dich sind bereits vorbereitet. Das muss der Prophet nicht mehr prophezeien. Also zum Beispiel, jetzt weiß ich, zu sagen, der Herr hat Großes mit dir vor, Marina. Ja. Dazu muss man kein Prophet sein. Verstehst du? Das ist einfach, das ist der neue Bund. Natürlich hat der Herr mit jedem von uns Großes vor, weil ich meine, er hat die Dinge aufgeschrieben in seinem Buch, jeden einzelnen Tag, in sein Buch, bevor es geschrieben war. Und wenn der Herr was in seinem Buch schreibt, dann sind es nicht irgendwelche mickrigen Dinge. Der Herr schreibt nicht irgendwelche mickrigen Sachen da rein, so, ja, also für dich habe ich jetzt irgendwie nur so einen Pippelgruß da. Ja. Nein, wenn der Herr irgendwas vorhat, dann ist es immer groß. Amen. Das heißt, es ist nicht prophetisch zu sagen, der Herr hat was Großes vor mit dir, Roland. Das ist nicht prophetisch, das ist einfach so. Amen. Aber der Prophet des Neuen Bundes oder der prophetische Dienst, sage ich jetzt mal, wir sind ja alle prophetisch, ja? Das heißt, wir, wenn wir prophezeien, wir haben tatsächlich einen Auftrag darin, das hervorzusprechen, was bereits da ist. Das heißt, der Neue Bund ist ein Bund des Hervorsprechens. Amen. In Existenz rufens. Deswegen ist es eben auch manchmal so, dass du ein prophetisches Wort kriegst und im ersten Moment kannst du gar nichts mit anfangen, weil du hast es noch nie gehört, du hast noch nie drüber nachgedacht. Aber wenn du dann länger drüber nachsinnst, dann merkst du plötzlich, ja doch, da ist was in mir. Da spüre ich was, es ist was, da habe ich bloß nie drüber nachgedacht. Und durch das prophetische Wort ist es in dir geweckt worden. Bevor aber das sozusagen dir klar geworden ist, aha, das ist wirklich in mir und ja, das will ich ja auch tatsächlich, bist du auch nicht verpflichtet, irgendwas zu tun und würde ich dir auch nicht empfehlen. Verstehst du? Eben wenn der Prophet sagt, du wirst nach Polen gehen, du weißt ja nicht wann. Vielleicht nach der Entrückung. Nein. Nee, das nicht. Aber verstehst du, du bist nicht verpflichtet und das solltest du es auch nicht tun, einfach nur aufgrund eines prophetischen Wortes deinen Wohnort zu ändern oder irgendeinen Ehepartner zu heiraten oder irgendwie was anderes zu machen, nur weil irgendjemand was prophetisch gesehen hat. Das ist eine Krankheit im Leib Christi, als möglich. Ich sehe den Mann für dich. Ich glaube, das wäre dein Mann. Ja? Das sind nachher die schlechtesten Ehen. Weil wenn in dir kein Wollen ist, den zu heiraten, du musst nachher mit dem verheiratet sein, nicht der Prophet. Ja? Tja. Aber wenn der von dir, von Gott für dich ist, dann wird er in dir das Wollen auch bewirken. Das heißt, und zwar bevor du mit dem Ausmaß, dass er heiratet. Verstehst du? Ja, das ist ein Fehler zu sagen, ja, der Herr hat es gesagt, ich soll den und den heiraten, dann werden die Gefühle schon kommen. Ja, das stimmt, dann werden die Gefühle schon kommen, nur bevor die Gefühle da sind, würde ich auch nicht heiraten. Weil vielleicht hat sich der prophetische Eindruck ja doch geirrt. Verstehst du? Oder wenn zum Beispiel bei der Partnersuche, ja, einer hat den Eindruck, das ist Beispiel, der Mann hat den Eindruck, du bist meine Frau. Mhm. Schön für dich. Ja. Es kann sein, dass es in dir was auslöst und du plötzlich anfängst nachzudenken. Sagen, ja, kann ich mir das vorstellen? Aber ich sage dir, wenn es da in dir kein Wollen gibt und auch kein Wollen kommt, dann vergiss es, dann lass ihn seinen Eindruck haben. Aber sag ihm ganz klar, ich glaube, du liegst falsch. Weil damit dieser Eindruck zustande kommt, gehören immer zwei dazu. Und letztendlich ist es so bei jedem prophetischen Wort. Jedes prophetische Wort, das über dir ausgesprochen wird, es gehören immer zwei dazu. Der, das prophezeit, und der, in dem es ein Wollen bewirkt. Oder auch nicht. Und du musst wissen, wann immer du ein Wort kriegst, von wem auch immer, du bist immer frei, nach wie vor, es zu wollen oder nicht. Und es ist nicht wertungsmäßig. Du bist nicht verpflichtet, das zu wollen. Verstehst? Weil Gott arbeitet mit deinem Wollen. Kannst du sehen? So viel Autorität hat Gott uns im Neuen Bund gegeben. Andere Bibelvers dazu, der passt. Jeremia 31, Vers 33, da heißt es, und das ist eben eine Prophetie auf den Neuen Bund, sagt er, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres geben und ich werde es auf ihr Herz schreiben. Weißt du, wenn du dich Gott auslieferst und sagst, Herr, dein Wille geschehe mit meinem Leben, nicht mein Wille, und das wirklich von ganzem Herzen betest und all die Eventualitäten, was weiß ich, deine Vorstellungen einfach Gott hingibst, ja, vielleicht hast du eine Vorstellung in Bezug auf deinen zukünftigen Partner, er muss schwarze Haare haben, dann gib's Gott ab, sag, Herr, wenn du einen Blonden für mich hast, bin ich auch dazu bereit, kreuzige mein Fleisch und es wird passen. Verstehst? Aber nicht, dass du jetzt wieder denkst, okay, wenn mir ein Schwarzer gefällt, dann werde ich einen Blonden kriegen. Nein. Also Gott ist nicht grausam. Sondern wenn du es Gott abgibst, einfach, wenn du ihm deine eigenen Wünsche abgibst, dann kannst du davon ausgehen, dass er in dir das behalten wird, was von ihm ist. Wenn du dann immer noch dich in keinen anderen verliebst, außer einen Schwarzhaarigen, ja, dann wird Gott dir einen Schwarzhaarigen geben. Ganz sicher, weil er vergewaltigt dich nicht. Verstehst du? Aber du hast es Gott abgegeben. Und das ist die Voraussetzung. Verstehst du? Wenn du Gott einfach alles hingelegt hast, dann kannst du davon ausgehen, dass er sein Gesetz, das war die Sprache des alten Bundes, also das, was er für dein Leben vorgesehen hat, auch in dein Inneres legt. Er schafft das. Die einzige Voraussetzung ist, dass du ihm alles abgibst. Weil dann kann er es. Aber dann wird er dich nicht vergewaltigen. Amen. Und er wird dich am Ende des Tages immer durch das innere Zeugnis führen. Ich sage es wirklich so, am Ende des Tages wird er dich immer, sag mal immer, immer durch das innere Zeugnis führen. Diese Aussage macht weder den prophetischen Dienst klein, noch macht sie äußere Zeichen unwichtig, ja, aber diese Aussage ist ganz klar. Du kannst äußere Zeichen haben und kannst es verbuchen, kannst in deinem Buch einschreiben, ja, ich hatte ein Zeichen, also sich am Himmel war ein Wolkenband und dieser Wolkenband war der Name Harald. Als Beispiel. So, das ist ein Zeichen. Aber nur wegen diesem Zeichen einen Harald zu heiraten, würde ich dir nicht empfehlen. Weil es ist nur ein äußeres Zeichen. Verstehst du? Es ist nur äußerlich. Aber es ist nicht unbedeutend, verstehst du? Ich meine, das ist schon außergewöhnlich. Also wenn die Wolken am Himmel wirklich den Namen Harald hergeben, also das ist schon ein Hammerzeichen, muss man sagen. Also ja, ich meine, klar, es ist ja auch nicht ganz kurz, oder? Keine Ahnung. Josephine Maria Anna oder so, ne? Das ist ein noch größeres Wunder, ja, wenn das am Himmel erscheint. Ne? So. Aber weißt du, egal wie spektakulär das Wunder ist, egal wie spektakulär dir das Zeichen vorkommen mag, egal wie viele prophetische Bestätigungen von wie vielen maximal powerfulen, weltbekannten Propheten du hast, am Ende des Tages brauchst du in deinem Innersten die Klarheit. Und ich würde dir niemals empfehlen, irgendeine Entscheidung zu treffen, außer du hast das innere Zeugnis darüber. Wie Gott dieses innere Zeugnis zu dir hinbekommt, das ist seine Sache. Das kann er durch äußere Dinge oder mit der Hilfe von äußeren Dingen tun, durch prophetische Worte, durch Zeichen und was auch immer. Es kann er aber auch völlig unspektakulär tun, ohne jedes Zeichen, ohne jede Bestätigung von außen. Wenn du es in deinem Innersten klar hast und du weißt, dass du weißt, was du weißt, dann geh nach dem inneren Zeugnis. Ich habe das letzte Mal gesagt, viele Christen, oder nicht viele, aber einige Christen, verpassen das Übernatürliche, weil sie sich nach dem Spektakulären ausstrecken. Weil sie immer das Spektakuläre wollen. Sie wollen ein spektakuläres Zeichen. Und ich sage dir was, der Teufel kann dir auch spektakuläre Zeichen geben. Wenn der will, dass du den Falschen heiratest, dann schreibt er dir auch Harald in den Himmel. Ja, ist kein Problem. Weißt du, der kann auch solche Dinge machen. Oder irgendein Vlies oder so. Also Vliese haben alle ihren Platz, aber wirklich nur als ein Baustein. Also manchmal kommen Leute zu mir und sagen, ja, Leute, die heiraten wollen und sagen, ja, der Herr hat uns folgende Zeichen gegeben. Und dann sagen sie, ja, da war das und dann das und am Himmel und dies und jenes und so weiter. Ja? Und dann sage ich, super. Und dann denken sie, ich bin jetzt total beeindruckt und sage sofort, okay, wann ist der Hochzeitstermin? Aber weißt du, meine entscheidende Frage ist nicht die, wie viele Zeichen hast du als Bestätigung. Und das gilt jetzt nicht nur für Eheschließung. Ich meine das jetzt nur als Beispiel. Ja? Sondern das gilt genauso für jede andere Entscheidung. Wenn du für irgendeinen Dienst, den du anfängst oder für einen Umzug oder ein Jobangebot, das du annimmst oder was. Weißt, am Ende des Tages, egal wie viele Zeichen du hast, ist die entscheidende Frage, hast du in dir, in deinem Geist, diese Gewissheit, diese Sicherheit, gibt sein Geist deinem Geist Zeugnis. Ganz tief ist, mit anderen Worten, dieser Friede da, ja, Paulus sagt, der Friede in eurem Herzen sei der Schiedsrichter, ist diese, ich nenne es mal so, dieses Empfinden der geistlichen Rundheit, so, wow, das fühlt sich einfach so an. Ja. Und jetzt, ich meine damit jetzt nicht, wenn es um Heiraten geht, nicht irgendwie so ein hormonelles, ja, das fühlt sich, verstehst du? Das ist wieder eine andere Ebene. Ja? Deswegen muss ja Geist und Seele geschieden werden. Okay? Sondern ich meine, diese geistliche Rundheit, ja? Ist da dieses innere Zeugnis? Ja? Und wenn dieses innere Zeugnis ist, und im Fall von einem angehenden Ehepaar sollte es bei beiden sein, ja? Dann super, verstehst du? Dann, und wenn du dann noch ein Vlies dazu hast und noch ein Zeichen am Himmel und was auch immer, dann auch super. Ja? Aber das macht es nicht, ich sage mal so, das macht nicht den entscheidenden Unterschied im Endeffekt. Amen? Okay, das heißt, das Wichtigste für uns im neuen Bund ist, tatsächlich unseren geistlichen Menschen zu entwickeln. Unseren inneren geistlichen Menschen zu entwickeln. Weil die Sache ist die, selbst wenn wir von neuem geboren sind, heißt es noch nicht, dass automatisch unser innerer geistlicher Mensch schon in jeder Lebenslage über unsere Seele und unseren Körper dominiert. Oder wie viele von euch haben das schon gemerkt, dass es noch nicht immer in jeder Lebenslage der Fall ist? Noch nicht immer automatisch. Das heißt, wir müssen tatsächlich uns damit beschäftigen, als Christen, als übernatürliche Weltveränderer, müssen wir uns damit beschäftigen, diesen geistlichen Menschen mehr und mehr hervorzubringen. Ja? Wie tun wir das? Da waren wir das letzte Mal stehen geblieben, haben schon ein paar Sachen gesagt, aber ich mache genau an dem Punkt weiter. Wie bringen wir den geistlichen inneren Menschen hervor, als prophetisches Volk, ja, die wir alle sind. Wie bringen wir diesen geistlichen Menschen hervor? Das Erste, was ich gesagt habe, ist durch Gemeinschaft mit dem Wort Gottes. Amen. Hebräer 4, Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und scharf und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es schneidet durch zwischen Seele und Geist, Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das heißt, Gemeinschaft mit dem Wort Gottes, sage ich mal so, bewahrt dich schon mal vor ganz vielen falschen Stimmen. Alles, was mit dem Wort Gottes nicht übereinstimmt, kannst du vergessen. Gut, du hast jetzt das Problem, im Wort Gottes steht jetzt nicht der Name Harald drin. Insofern, das heißt nicht, dass du keinen Harald heiraten darfst, nur weil er jetzt da nicht drin steht. Aber es stehen zum Beispiel geistliche Grundprinzipien da drin, an denen man nicht vorbeigehen sollte. Ja. Also zum Beispiel, ein wichtiges geistliches Grundprinzip ist, dass du nicht durch Negatives geleitet wirst von Gott. Du wirst nicht durch Negatives geleitet. Es ist nicht so, okay, also ich weiß auch nicht, warum ich jetzt gerade bei dem Thema Eheanbahnung die ganze Zeit bleibe. Halleluja. Aber ja, weil der eine mich verschmäht hat, dann heirate ich den Nächstbesten. Verstehst du? Dann bist du vom Negativen geführt. Vielleicht bist du noch verletzt von der alten Beziehung, ja, die da war oder wie auch immer. Oder vielleicht warst du geschieden oder sonst irgendwas. Du bist noch verletzt, aber du hast diesen Mangel. Dann heiratest du aus Mangel heraus. Aus Mangel würde ich nie heiraten. Ich würde niemanden heiraten, der versucht, seinen Mangel mit mir zu stillen. Das kann ich gar nicht. Da bist du völlig überfordert als Mensch. Du kannst nicht den Mangel eines anderen Menschen stillen. Das kann nur Gott. Das heißt, die Voraussetzung für eine gute Ehe ist, dass beide Ehepartner gelernt haben, ihren Mangel bei Gott zu stillen. Wenn ein Ehepartner oder beide Ehepartner dafür verantwortlich sind, den Mangel des jeweils anderen zu stillen, dann Katastrophe. Weil da kann nur Enttäuschung kommen. Das geht ja nicht. Ja? Okay, das heißt, wo war ich jetzt? Genau, geistliches Prinzip. Du wirst nicht durchs Negative geleitet. Gott leitet nie durchs Negative, sondern Gott leitet durch seine Leitung. Und diese Leitung ist das innere Zeugnis. Amen. Und das innere Zeugnis wird geschärft durch das Wort Gottes, durch die Prinzipien des Wortes Gottes. Auch durch geistliche Leiterschaft, die dir das Wort Gottes auslegt oder die dir die Prinzipien des Wortes Gottes lehrt. Weil manchmal stellt man fest, dass Leute zwar das Wort Gottes gelesen haben, aber trotzdem dann im Alltag manche Prinzipien noch nicht wirklich verinnerlicht haben. Und dann laufen sie in eine bestimmte Richtung. Und dann ist gut, wenn sie geistliche Leiter haben, denen sie sagen können, hey, schau mal, das und das habe ich vor, und zwar deswegen und deswegen und deswegen. Und dann, oh, geht die Alarmglocke beim geistlichen Leiter an. Nicht, weil ihm jetzt die Entscheidung nicht passt, die du treffen willst, sondern einfach, weil da ein Prinzip ist, das er vom Wort Gottes her kennt, wo er sagt, hey, nee, so führt Gott ja gar nicht. Verstehst du? Und da ist gut, wenn du geistliche Leiterschaft hast. Ein guter geistlicher Leiter, und das habe ich, glaube ich, schon beim Thema geistlicher Leiterschaft ein Stück weit gesagt, aber ich sage es hier nochmal an der Stelle. Ein guter geistlicher Leiter wird dich immer dahin führen, dass du dein inneres Zeugnis wahrnehmen kannst. Der wird auch nicht versuchen, den Propheten zu spielen, um dir zu sagen, was du tun sollst. Und übrigens ein guter Prophet, der ja auch ein geistlicher Leiter ist, wird dir auch nicht sagen, was du zu tun hast. Du wirst nicht geleitet durch Propheten im Neuen Bund. Amen. Und es nimmt nichts weg von der Bedeutung des prophetischen Dienstes, aber du wirst nicht geleitet durch Propheten. Du wirst nicht von einem prophetischen Wort zum anderen geleitet, sondern du wirst geleitet durch dein inneres Zeugnis. Amen. Und genauso wie jeder andere geistliche Leiter dient der Dienst des Propheten oder des prophetisch Begabten einfach Bruders, Schwester, wir sind ja alle prophetisch, ja, habe ich gesagt, dient das prophetische Wort dazu, letztendlich in dir die Klarheit über dein inneres Zeugnis hervorzubringen. Und das muss uns klar sein, das ist immer das Ziel, die Klarheit des inneren Zeugnisses. Sag mal, die Klarheit des inneren Zeugnisses. Und deswegen ist geistliche Leiterschaft wichtig, deswegen ist das Wort Gottes elementar. Weil alles, was dem Wort Gottes widerspricht, kannst du schon mal gleich vergessen als Führung. Ja. Ja. Verlass deine Frau und geh zu der anderen Frau. Ist nicht der Heilige Geist. Amen. Weil das widerspricht dem Wort Gottes. Okay? So, also das Wort Gottes. Und dann deinen inneren Menschen bringst du hervor, indem du lernst, ihm die Oberhand zu geben. Wie lernst du ihm die Oberhand zu geben? Ganz einfach. Wie gibst du jemandem die Oberhand? Indem du den anderen einfach runterfährst. Das heißt, wir müssen es lernen als Christen, wirklich unsere Seele runterzufahren. Wir müssen es lernen als Christen, unsere eigenen Gedanken zur Ruhe zu bringen. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon gesagt habe, aber ich würde nie eine Entscheidung treffen von irgendeiner nur annähernd bedeutenden Tragweite, bevor ich nicht alle meine Gedanken über diese Entscheidung vollkommen erstmal zur Ruhe gebracht habe und wirklich einfach mal alles losgelassen habe und einfach, okay. Und mir auch alle Zeit der Welt eingeräumt habe. Das ist auch wichtig. Also jede Entscheidung, die du unter Druck triffst, ist potenziell eine falsche Entscheidung, weil sie nicht aus dem Frieden kommt. Erstmal runterfahren, erstmal zur Ruhe kommen und dann warten. Und wenn dann keine Klarheit kommt, du hast Zeit. dann wartest du einfach. Weißt du, Dinge, wo ich momentan keine Klarheit habe, die tue ich einfach aufs Regal und sage, gut, Herr, da musst du noch irgendwie zu mir reden, aber momentan irgendwie ist keine Klarheit. Also ist auch nicht der Zeitpunkt, dass ich es wissen muss. Man muss nicht immer alles sofort wissen. Ja? Aber es ist entscheidend wichtig, zu lernen, den äußeren Menschen zur Ruhe zu bringen. Herunterfahren des Verstandes. Ja, ich habe in meinem zweiten Buch Söhne der Herrlichkeit, da habe ich ein Kapitel geschrieben, wo ich dich da drin mentore, wie du deinen Verstand zur Ruhe bringst, wie du das auch in deinem dem Ablauf deiner praktischen Zeit mit Gott integrieren kannst, sodass das wirklich einfach zu einer täglichen Disziplin im Endeffekt wird. Ja. Aber ganz viel, auch psychische Probleme und so weiter, kommen daher, dass wir es nicht gelernt haben, wirklich jeden Tag unseren Verstand mal zur Ruhe zu bringen. Das ist auch Gesundheit für deine Seele im Endeffekt. Ja. Weil, ich meine, wir leben in der Welt von extremer Unruhe. Es ist ständig irgendwas los. Du kannst ständig irgendeine Frequenz dazwischen deinen zwei Ohren haben. Von irgendwo kommt immer irgendeine Info, mit der du dich zudröhnen kannst. Ja, mit der du dich ablenken kannst. Aber da hörst du die Stimme Gottes nicht. Weil die Führung Gottes ist auch nicht im WhatsApp und auch nicht in 1000 YouTube-Videos, die du zum Thema gesehen hast. Ja. Und ich meine, es ist gut, wenn du Predigten hörst, was weiß ich, zum Thema Eheanbahnung oder zum Thema, keine Ahnung, also natürlich biblische Predigten, ja. Es ist gut, aber am Ende des Tages musst du auch wieder runterfahren. Weil auch da wird die Antwort nicht sein, sondern die ist in deinem Innersten. Ja. Der innere Mensch. Petrus nennt ihn den inneren, verborgenen Menschen des Herzens. Ja. 1. Petrus 3, Vers 4. Ja, Johannes 7, 37 heißt es, diejenigen, die glauben, aus ihrem Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ja. Hi, ai, ai, ai, genau. Okay, also herunterfahren des Verstandes, Gemeinschaft mit seinem Geist, auch Reden in Sprachen hilft dir. Das ist eine Art, ja? Also am besten bevor herunterfahren. Ja? Also man kann nicht gleichzeitig herunterfahren und in Sprachen beten, das geht nicht. Ja? Irgendwann müssen wir aufhören mit Sprachen reden. Das ist auch wichtig für manche Christen, weil manche Christen können gar nicht aufhören, in Sprachen zu reden. Ja? Du betest für sie und versuchst, dass der Heilige Geist irgendwie in sie reinkommen kann, aber wir reden und reden und reden und dann kann gar nichts reingehen, weil ständig was rauskommt. Ja? Und deswegen, Reden in Sprachen ist aber eine gute Sache, weil Reden in Sprachen gibt dem Geist Vorfahrt. Ja, also red in Sprachen, red 5 Minuten in Sprachen, red 10 Minuten in Sprachen, red eine Viertelstunde in Sprachen und dann fahr alles runter und komm zur Ruhe. Und der Heilige Geist wird dir Klarheit geben. Ein weiterer Schlüssel, um das innere Zeugnis wahrzunehmen oder ein weiteres Kriterium letztendlich, ist immer auch der Wandel in der Liebe. Weil Paulus hat, und nicht nur Paulus, auch Jesus hat es gesagt, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Das heißt, wenn du in Liebe gehst, ist die Chance, dass du im Fluss Gottes gehst, relativ hoch. Wenn du nicht in Liebe gehst, dann kannst du gar nicht im Fluss Gottes sein. Ja? Also, weil du jetzt auf jemanden sauer bist, zu sagen, jetzt habe ich die klar vernommen, von oben vernommen, ich soll jetzt das und das so machen. Aber dahinter steckt das Motiv, weil du auf jemanden sauer bist. Ja, Gott hat mir jetzt gesagt, ich soll den Kontakt abbrechen. Das würde ich erstmal genau überprüfen. Ist es, weil du sauer bist? Ist es, weil du verletzt bist? Wenn es ein von den beiden ist, dann war es schon nicht Gott, weil Gott redet nicht aus dieser Motivation heraus. Gott redet immer aus Liebe raus. Gott kann dir schon sagen, dass du einen Kontakt zu jemandem Bestimmtes abbrechen sollst. Durchaus. Manche Kontakte tun dir einfach nicht gut. Ja, das ist so. Oft ist die Gefahr, dass wir die Kontakte aufrechterhalten, die uns nicht gut tun, und die abbrechen, die uns gut tun. Ja, ja. Also das ist wichtig zu unterscheiden. Verstehst du? Was ist das Motiv dahinter? Ja. Wenn das Motiv Ärger ist, Zorn ist, dann ist es nicht Liebe. Und alles, was nicht Liebe ist vom Motiv her, ist schon mal von vornherein nicht Gott. Weil Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Das heißt, wenn du die Stimme Gottes wahrnehmen willst, dann musst du in der Liebe bleiben. Halleluja. Preis den Herrn. Jakobus 2, Vers 8 heißt es, wenn ihr wirklich das königliche Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, nach der Schrift erfüllt, so tut ihr Recht. Also mit anderen Worten, dann machst du das Richtige. Wenn du aus Liebe handelst, machst du das Richtige. Ist nicht immer ganz einfach. Weil manchmal überlagert die Seele irgendwelche anderen Gefühle, dann musst du erstmal wegkriegen. Vorher machst du am besten Nichts. Ist auch gut. Eine große Kunst des geistlichen Menschen ist, nichts zu tun. Nichts zu denken und auch nichts zu tun. Wenn Gott nichts gesagt hat, tust du halt nichts. Ja, aber da ist die Deadline. Oh, und ich muss, und wenn ich jetzt nicht, dann habe ich es verpasst. Wenn Gott nichts gesagt hat, dann machst du einfach nichts. Auch wenn Gott kennt ja die Deadline. Ja? Okay. Also, entscheidend ist, dass wir lernen, den Heiligen Geist hervorzubringen. Und dann fallen prophetische Worte von außen, Führungen von außen auf einen fruchtbaren Boden. Weißt, dann fallen sie auf einen Boden, wo es einfach, weißt, wo Geist mit Geist resoniert sozusagen, also eine Resonanz hat. Wo dein Geist mit dem Geist Gottes eine Resonanz hat. Manchmal hat schlichtweg das Fleisch mit dem Fleisch eine Resonanz. Ja. Es gibt da Leute, auch manchmal Christen, deswegen ist es auch immer wichtig, verstehst du, es ist immer wichtig auch zu gucken, wer hat mir ein prophetisches Wort gegeben. Das heißt nicht, dass Gott dir nicht durch den scheinbar unbekanntesten, unbedeutendsten Christen ein gewaltiges prophetisches Wort geben kann, das dein komplettes Leben verändert. Es kann sein. Und trotzdem würde ich sagen, wenn jemand dir ein prophetisches Wort gibt, schau immer auch, wie vertrauenswürdig ist die Quelle. Ja, wie vertrauenswürdig ist die Quelle. Weil es kann ja auch sein, jemand hat einfach ein Motiv, der hält sich jetzt für den größten Propheten und deswegen denkt er, er kann jedem sagen, wo es lang geht. Und dann prophezeit er irgendwas über dir, irgendwas Gewaltiges, was dein Fleisch total kitzelt, wo du sagst, wow, das hat mir noch keiner gesagt. Kennst du das? Und dann fühlst du dich ab dem Zeitpunkt natürlich enorm zu diesem Menschen hingezogen, weil der hat mir diese Prophetie gegeben. Der hat das über mir gesagt, was noch keiner gesagt hat. Nicht mal mein Pastor hat es in mir gesehen, was der sieht. Und schon beginnst du, deine Gravitation geht zu diesem Menschen hin und es entsteht eine Bindung. Und vielleicht ist es genau das, was dieser Mensch unbewusst gewollt hat, weil er genau das braucht. Er braucht Menschen, die sich an ihn binden, damit sein eigenes minderwertiges Ego aufgepeppt wird. Verstehst du? Also sei wachsam, weißt du, von was du dich beeindrucken lässt. Also es kann Fleisch mit Fleisch Resonanz geben. Das Fleisch des einen, der sich für den bedeutsamsten Propheten gerne halten würde, hat Resonanz mit deinem Fleisch, das einfach eine bedeutsame Prophetie hören will. Und dann finden sich die beiden. Aber sollte nicht Fleisch und Fleisch sich finden, sondern Geist und Geist. Und Geist ist immer rein von solchen Motiven. Verstehst du? Ja, ein prophetisches Gefäß, das irgendwelche versteckten Absichten dahinter hat, warum er dir das jetzt sagt. Es kann dir auch jemand sagen, ja, was weiß ich, deine Nachbarin ist vielleicht auch Christ und dann sagt er dir, oh, der Herr hat mir heute gesagt und mir gezeigt, du wirst mir mein Auto reparieren. Na gut, das musst du auch haben von Gott, verstehst du? Weil sonst kannst du auch Prophetien nutzen, um Menschen zu manipulieren, dass sie dir irgendwas machen oder dass sie irgendwas tun für dich. Ja, ich sehe in dir, weißt du, auch geistliche Leiter sind da in der Versuchung, verstehst du? Und geistliche Leiter, weiß ich, jetzt als Beispiel, wenn ich jetzt nach meinem Fleisch gehe, sagen wir jetzt als geistlicher Leiter habe ich jetzt irgendwo einen Mangel, denke jetzt, okay, ich bräuchte jetzt, was weiß ich, einen zusätzlichen Ordner, nehmen wir mal als Beispiel. Ja? Und dann gehe ich einfach zu jemandem hin, der irgendwie kräftig aussieht, ein Mann, der kräftig aussieht und sagt, oh, ich sehe, wie du einfach wirklich im Hilfeleistungsdienst, sehe ich dich, wie du so hinter den Leuten stehst und sie auffängst und ja, vielleicht solltest du mal zum Wolfgang gehen und fragen, ob er nicht jemanden brauchen könnte. Also das ist Leitung durch das Fleisch. Amen. Und das hat mit prophetisch nichts zu tun. Und es hat auch mit Geist nichts zu tun. Und deswegen ist es immer wichtig, die Motive dahinter zu unterscheiden. Und deswegen ist das tatsächlich dein wichtigstes Gebet. Herr, bring meinen geistlichen Menschen hervor. Lass meinen geistlichen Menschen so stark werden. Meine geistliche Unterscheidung, dass ich das von Weitem riechen kann, was für Motive dahinter sind. Es ist eine Erfahrungssache und es ist auch eine Lernsache und es ist vor allen Dingen auch eine Willigkeitssache, dein eigenes Fleisch zu kreuzigen. Weil je mehr du dein eigenes Fleisch gekreuzigt hast, umso mehr wirst du Fleisch von Weitem riechen, wenn es dir von jemand anders entgegenkommt. Das ist so. Je weniger du es selber gekreuzigt hast, umso weniger wirst du es riechen, umso mehr wirst du drauf anspringen geradezu. Wie gesagt, Fleisch findet sich mit Fleisch. Geist findet sich mit Geist. Bei uns im Leib Christi sollte sich immer Geist finden. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Lass uns mal aufstehen zusammen. Ich möchte beten zum Schluss der ersten Stunde. Halleluja. Schaka. Stimmt, dein Thema in der zweiten Stunde ist Leben im Geist. Gell? Oh, habt ihr schon alles weggenommen? Oh, sorry. Nein, ich habe dir nichts weggenommen. Wir werden es von verschiedenen Seiten hören. Halleluja. Preist den Herrn, weil es ist so wichtig. Weißt du, ich empfinde es wirklich auch. Deswegen, ich glaube, das ist kein Zufall, dass wir noch eine Stunde über Leben im Geist haben. Weil ich glaube wirklich jetzt in dieser Zeit, das ist jetzt auch prophetisch geredet, aber ich glaube wirklich, ich hatte es wirklich empfunden, auch die letzte Zeit. Dieses Entwickeln des Lebens im Geist ist wieder ganz neu auf der Agenda Gottes. Und es ist immer wieder wichtig in deinem Leben als Christ. Egal wie lange du schon gläubig bist und egal wie viel du auch schon im Geist erlebt hast. Es ist immer, weißt du, solange wir hier auf der Erde sind, haben wir so die Tendenz, uns der Gravitation des Fleisches hinzugeben. Das Fleisch hat eine eigene Gravitation. Ja. Aber weißt du, wir sind nicht dazu bestimmt, einfach hier auf dieser irdischen Ebene herumzukriechen, sondern wir sind dazu bestimmt, hoch zu fliegen. Und deswegen ist immer wieder wichtig, dass wir Ballast abwerfen. Amen. Und vielleicht musst du heute Abend, auch wenn du über Livestream zuschaust, vielleicht musst du heute Abend Ballast abwerfen. Ja, Ballast von fleischlichen Motiven, Ballast von Ängsten, Ballast von Minderwertigkeit vielleicht, Ballast einfach von, oh, wer bin ich und was wird aus mir? Ballast von Panik, ja, im Sinne von zum Beispiel, wir hatten es jetzt viel von Partnerschaftsanbahnung, deswegen da vielleicht da noch mal ein Wort dazu. Man nennt es dann Torschlusspanik. Ja. Verstehst du? Davon solltest du dich nie leiden lassen. Sag dem Mutter, oh, jetzt bin ich schon so alt und jetzt bietet sich was an, ah, jetzt muss ich aber zugreifen. Also, ja, ist so. Also, egal wie alt du bist, du bist immer noch relativ lang mit der Person verheiratet am Ende. Normalerweise. Also solltest du dich nicht von Torschlusspanik leiten lassen. Ja? Oder von irgendeinem Druck. Ja? Halleluja. Ja. Puh. Heiliger Geist, danke, Herr, dass schon allein durch das Wort Gottes einfach diese Dinge abfallen, Herr, diese Motive. Ja, wenn du irgendwas da bei dir spürst, wo du irgendwie davon irgendwie geleitet worden bist, vielleicht in letzter Zeit, wie gesagt, das ist keine Schande, das passiert jedem Mal. Ja. So geleitet wirst von Angst oder geleitet wirst von Zweifel oder geleitet wirst von Minderwertigkeit oder einfach auch von dem Bedürfnis, einfach wert zu sein, einfach fleischlichem Geltungsbedürfnis oder was auch immer. Herr, wir lassen das los. Sag mal, ich lasse das alles los. Ich gebe es dir ab. Und ich danke dir, Herr, dass ich es mir leisten kann, in totalem Frieden zu leben. Dass ich keinen Zeitdruck habe. In keiner Richtung. Nicht in Bezug auf Partnerschaft. Nicht in Bezug auf Beruf, nicht in Bezug auf irgendwas, in Bezug auf geistlichen Dienst oder was auch immer. Ich kann es mir leisten, im Frieden zu leben. Und ich bin entschieden, im Frieden zu leben, weil dein Friede, Herr, ist mein Schiedsrichter. Ich folge deinem Frieden. Ich folge deinem inneren Zeugnis. Ich danke dir für prophetische Worte. Ich danke dir für mächtige Zeichen. Ich danke dir für gewaltige Bestätigungen. Aber am Ende des Tages werde ich einzig und allein geführt durch den Frieden in meinem Herzen, durch das innere Zeugnis, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Und ich danke dir, Herr, dass ich dir 100% vertrauen kann, dass du dieses innere Zeugnis in mir hervorbringst, weil ich dein Kind bin. Ein Kind des neuen Bundes. Und weil du in mir das Wollen und das Vollbringen bewirkst. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Amen. Preist den Herrn. Okay, das nächste Mal werden wir dann noch ein bisschen auch konkreter auch über den prophetischen Dienst sprechen und auch wirklich über die Bedeutung des prophetischen Dienstes, weil er hat natürlich auch im Neuen Bund noch eine wichtige Bedeutung, aber diese Grundlage, die muss einfach sitzen. Ja, vorher braucht man das über das andere gar nicht sprechen. Und deswegen ist umso stärker heute Abend, dass wir jetzt nach einer 7-minütigen Pause bis um 8:50 eine zweite Stunde hören werden zum Thema Leben im Geist. Und zwar von unserer wunderbaren Astrid. Und ich weiß, diese Stunde wird gewaltig stark werden. Du wirst sie nicht verpassen. Sie hat diese Stunde gehalten, das erste Mal bei unserem letzten Encounter-Wochenende. Und es war so stark, dass ich zu ihr gesagt habe, diese Stunde musst du auch in der Glory-Life-Schule halten. Weil die darf uns allen nicht vorenthalten bleiben. Und deswegen bleib einfach dabei. Um 8:50 machen wir weiter. Halleluja. Und so bist du dabei und kriegst einfach die volle Dosis heute Abend. Amen. Gut, also, 8:50 geht's weiter. Halleluja.